Erneut beginnen die Glocken von allen Türmen der Stadt herabzuläuten. Wir nutzen diese Minuten der Sammlung, um noch einmal die grauenhaften Untaten der 6 Inquisiten ins Gedächtnis zu rufen und danach sämtliche Raubmörder in der Reihenfolge, in der sie hingerichtet werden sollen, vorzustellen. Aktenmäßige Geschichte der Tat nach den Aufzeichnungen des Untersuchungsrichters. Nach den übereinstimmenden Aussagen der 5 Raubmörder vor dem Stadtamte Heidelberg ergibt sich folgender Tathergang. In der Gegend um den Katzenbuckel bei Eberbach, in Katzenbach, Mülben und Strümpfelbrunn, dem Winterquartier der Gauner und Vaganten, trafen am 28. April 1811 5 finstere Gesellen mit ihren Familien am Lagerfeuer im Odenwald zusammen. Veit Krämer, Manne Friedrich, Andreas Petri, der lange Andres und Sebastian Lutz. Sie plauderten, aßen, tranken und sangen ihre schaurigen Räuberlieder.